Ale, ale, Alexandra. Ale, ale, Alemania. Taka, taka, Lady Wonder. Taka, taka, sexy bomba. Ale, ale, Alexandra. Ale, ale, Alemania. Taka, taka, Lady Wonder. Taka, taka, sexy bomba. Zog sie ein in unsere Nachbarschaft. Hammer! Es hat mich gleich erwischt. Wenn es noch keinen für dich gibt, oh Baby, bin ich genau dein Typ. Alle, alle, Alexandra. Alle, alle, Alemania. Lady Wonder, taka taka sexy bomba. Ale ale Alexandra, ale ale Alemania. Taka taka Lady Wonder, taka taka sexy bomba. Die Sonne deine Kurven küsst. Klar, dann riskier ich einen Blick. Und weil du so süß und sexy bist, lachst du bestimmt ganz lieb zurück. Alle, alle, Alexandra. Alle, alle, Alemania. Lady Wonder, taka taka sexy bomba. Ale ale Alexandra, ale ale Alemania. Taka taka Lady Wonder, taka taka sexy bomba. Bomba.